Massenmedien vieler Länder berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Internet-Homepage Fan Qiwang und die Internet-Homepages des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan meldeten, dass Kim Jong-un die Architekturakademie Baekdusan, die in Muster und Vorbild im Bereich Architektur verwandelt wurde, besucht hatte. Die Nachrichtenagentur RIA Novosti, die Zeitungen Rossiyskaja Gazeta und Argumente i Pakti, das Internetfernsehen Miru24 und die Internetzeitschrift Remchichi von Russland, die Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen von Guinea, die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitungen und die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan, des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitees und des Afrikanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, mit dem Hauptsitz in Nigeria, teilten mit, dass ja die Übung der Artillerietruppenfassung der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee für den Start der ballistischen Raketen angeleitet hatte. Die Internet-Homepages von Deutschland und Nigeria brachten die Nachrichten darüber, dass Kim Jong-un in der Revolutionsschule Mangyongde zusammen mit den Schülern die Bäume angepflanzt hatte. Mit dieser Nachricht berichtete die nepalesische Zeitung Arpan über die Inspektion des Kommandostabs des 966. Großen Truppenverbandes der koreanischen Volksarmee durch ihn. Die Massenmedien zeigten dabei die Bilder von Kim Jong-un.